Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. In unserer Hörspielreihe Dämonen der Leinwand, Tonspuren zum Stummfilm, treibt der durch Fritz Lang unsterblich gewordene Dr. Mabuse wieder sein Unwesen. Das Testament des Dr. Mabuse von Norbert Jack. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Regie Thomas Werner. Die Seele der Menschen. Die Seele der Menschen muss durch unerforschliche Verbrechen muss durch scheinbar sinnlose durch Verbrechen, die niemandem Nutzen bringen, verängstigt werden. Verbrechen, die Angst verbreiten. Und Schrecken. Gloria! Gloria! Gloria! Schön sind die Mädels. Die Mädels mit 17, 18 Jahren. Die Mädels von Batavia. Ich weiß, Sie werden mir nicht glauben. Sie werden nicht, niemand wird mir glauben. Aber Sie müssen bitte. Hofmeister, jetzt reißen Sie sich doch zusammen. Was zum Teufel, was denn, was soll ich denn glauben? Ich habe die Hersteller entdeckt. Die Hersteller der falschen Geldscheine. Ihr Chef ist... Ist wer? Wer? Nun reden Sie doch endlich. Hofmeister, hören Sie? Sind Sie noch da? Hofmeister! Hofmeister? Batavia. Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Von Dr. Mabuse sprach eigentlich niemand mehr. Man hatte ihn vergessen. Die einzigen, die hin und wieder seinem Namen begegneten, waren junge Kriminalisten. Sein Fall längst Kriminalgeschichte. Anschauungsmaterial. Für den Hörsaal. Was aus ihm geworden war, wusste man nicht. Der Sinn des Verbrechens. Der letzte Sinn ist. Der Herrschaft des Verbrechens an. Na endlich. Wohnt bei Ihnen ein Herr Hoffmeister? Nein. Aber es wurde doch gerade von Ihnen aus mit Nummer 110 telefoniert. Das schon. Ein Gast. Hier, Kriminalpolizei. Seine Zimmernummer. Schnell. Auf 22. Er ist verrückt geworden. Hat geschrien und gesungen, so komisch gesungen. Führen Sie mich sofort zu ihm. Aber er ist nicht mehr da. Fort. Nicht mehr da? Was soll das heißen, nicht mehr da? Ich weiß es nicht. Sie müssen doch wissen! Es hat ihn niemand fortgehen sehen. Die hohe Polizei. Was führt Sie zu mir zu so später Stunde? Ein Notfall. Ich hoffe, ich störe Sie nicht zu sehr. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Gibt es ein Gift, das aufs Gehirn wirkt? Natürlich, gewiss doch, mehrere. Ich meine, gibt es eins, das rasch eintretende, sichtbare Störung des Gemüts hervorruft? Nun, zum Beispiel Belladonna, Stechapfel, aber auch das synthetische Atropin. Und die Folgen? Nun, Konvulsionen, Zuckungen, Halluzinationen, bis hin zu Delirien. Tobsuchtsanfälle. Ja. Und weiter? Bis zum Tod, wenn die Dosis stark genug ist. Aber auch weniger dramatisch. Schlafsucht, Gedächtnisstörungen, ein weites Feld. Doch, lieber Herr Kommissar, sagen Sie mir... Halten Sie es für möglich, dass ein Mensch... Oh, ich sehe schon. Sagen Sie das doch gleich. Diesen Pfeil fand ich... Die Borste eines Stachelschweins. Ich komme gerade von einem Patienten, den man vor einer halben Stunde eingeliefert hat. Bereits die erste flüchtige Untersuchung ließ mich an eine Atropinvergiftung denken. Klonische Krämpfe der Extremitäten, wildes Zucken im Gesicht, Schlingbeschwerden. Eine Wunde am Hals. Wer brachte ihn her? Sonderbarerweise, die Begleiter verschwanden, ohne Namen und Adresse anzugeben. Darf ich ihn sehen? Sicher doch. Aber bitte durchs Glas. Er steht noch zu sehr unter Schock. Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Das ist Hoffmeister. Einer von uns. Unter diesen Umständen werde ich mich selbstverständlich persönlich um ihn kümmern. Wenn Sie erlauben. Gloria! Gloria, Gloria. Schön sind die Mädels mit 17, 18 Jahren. Die Mädels von Batavia. Nachdem unser Mann, Gott sei Dank, in Ihren Händen ist, noch eine Frage. Herr Professor, besteht eine, wenn auch noch so entfernte Möglichkeit, dass Ihr Patient vorübergehend die Anstalt verlässt? Ich meine, ohne Ihr Wissen natürlich. Mein Patient? Ich meine, Dr. Mabuse. Dr. Mabuse? Das ist ganz unmöglich. Aber Mabuse ist in einer Abteilung untergebracht, die von einer 6 Meter hohen Mauer umgeben ist. Die Fenster der Flur sind mit Eisengittern gesichert. Überall im Haus sind Wachen. Die Sicherheitsmaßnahmen in meiner Anstalt sind scharf. Außerdem, Mabuse ist nicht einmal imstande, sich ohne Hilfe auch nur in seinem Bett zu bewegen. Und wenn vielleicht doch... Ich sagte bereits, dass Dr. Mabuse... Herr Kommissar, Sie wissen, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Manchmal glaube ich, mein Vater hätte wieder heiraten sollen. Nimmt er Junggesellenmanieren an? Nein, ja. Er schließt sich immer mehr ab. Er arbeitet viel zu viel. Er hat Geheimnisse, merkwürdige Bekanntschaften, Männer. Sie kommen und gehen. Eigenartige Männer. Was für Männer? Das weiß ich eben nicht. Dr. Rauschmann zum Beispiel. Ein Chemiker. Hab noch nie von ihm gehört. Sein Grundstück grenzt an unsere Klinik. Vater ist oft drüben, arbeitet viel mit ihm zusammen. Aber immer, wenn ich nach ihm frage, wird Vater ganz grob. Ein Psychiater und ein Chemiker. Das klingt geheimnisvoll. Vielleicht entwickeln sie zusammen ein neues Medikament. Vater ist täglich dort. Viele Stunden. Und was ist dieser Dr. Rauschmann für ein Typ? Das ist es ja. Ich kenne ihn nicht einmal. Er kommt nie zu uns. Manchmal denke ich, Vater interessiert sich gar nicht mehr für mich. Aber Helly, das lässt sich ganz leicht feststellen. Verliebe dich und du wirst sehen, dein Vater wird sofort... Radikale Ehrlichkeit. Gnadenlos. Gnadenlos. Dr. Rauschmann, chemisches Laboratorium. Ein Dr. Rauschmann? Nicht bekannt. Nicht in Großdeutschland. Nicht in Groß-Berlin. Er existiert nicht. Nirgends. Aber er zahlt seine Rechnungen. Und wer zahlt, der lebt nun einmal. Wer zahlt, der lebt. Ich habe ihm Bleistift und Papier gegeben. Und Ausfluss des Wahnsinns aus dem zerstört geglaubten Hirn strömten entsetzliche Ideen zu neuen Verbrechen. Tag für Tag beschrieb er zahllose Blätter. Jedes Verbrechen bekam eine Nummer. Nummer reihte sich an Nummer. Die Blätter fielen aus seinen Händen. Und er schrieb. Hat jemand diese Blätter je zu Gesicht bekommen? Das Testament des Dr. Mabuse. Was haben Sie? Nein. Nur 2 Menschen bekommen ihn zu Gesicht, ich und der Wärter. Der Wärter? Seit 30 Jahren mir treu ergeben. Hier. Nummer 13. Politische Wahlen. In Zeiten gesellschaftlicher Hochspannung sind die Menschen besonders reizbar gegenüber Andersdenkenden. Herr Dr. Born, wenn Sie gestatten, würde ich diese Blätter gern in Ruhe... Nehmen Sie nur. Allerdings, ich hätte sie gern zurück. Bei Gelegenheit. Es war nicht seine Absicht gewesen, ins Laboratorium zu gehen. Ruhelos. Doch plötzlich geschah es, dass sich, wie in einem Traum, neben ihm ein zweiter Mensch bewegte, der alle seine Schritte nachmachte, der dieselben Züge besaß, wie er, dieselbe Erscheinung. Ihre Bekanntschaft zu machen. Was wollen Sie von mir? Ich wollte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ein Geschäft? Sie scherzen. Keineswegs. Meine Zeit ist knapp. Wir sind unterrichtet, dass Sie keine Schulden haben. Ist das mittlerweile auch schon strafbar? Nun, nicht unbedingt. Allerdings scheinen Sie, seitdem Sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind, immer noch keine Arbeit gefunden zu haben. Ich habe meine Strafe abgesessen. Sie sind ohne Arbeit! Und damit wohl auch ohne Einkommen. Seitdem ich... Mich stellt niemand mehr ein. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Danke der Fürsorge. Darf ich jetzt gehen? Herr Kent, Sie werden verdächtigt, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Nur verdächtigt? Oder wollen Sie mich jetzt etwa verhaften? Nun, mein liebes Fräulein, verkaufen Sie mir einige von Ihren Blumen? Es sind Plastikblumen. Für einen guten Zweck. In Armut leben? Ich weiß, was das heißt. Eine Margarite? Oder ein Veilchen? Hier nehmen Sie. Wie viele Blumen bekomme ich dafür? Oh, dafür bekommen Sie den ganzen Korb. Haben Sie vielen Dank. Ich weiß nicht, wie wir... Schon gut. Vielleicht kann ich Ihnen auch noch auf andere Weise helfen. Es ist meine Gewohnheit, in allen Städten, in denen ich auftrete, einen Abend einem wohltätigen Zweck zu widmen. Und da wir uns so gut vertragen, verraten Sie mir doch, an wen ich mich wenden soll, meine süße kleine Freundin. Und sagen Sie mir vor allem, wie Sie heißen. Lara. Sie sind Lara, die berühmte Tänzerin. Sie müssen es sein. Ich bin erkannt. Und mit wem habe ich... Helly Born. Mein Vater ist der Professor Born. Dr. Born? Der berühmte Professor ist Ihr... Er hatte nicht über Mabuse reden wollen. Denn seine Gedanken waren nicht klar. Dennoch, der Fall Mabuse. Er redete aus dem Unmittelbaren seines Innern, ohne zu wissen, warum. Und er wusste auch nicht, was er sagte. Die Worte behielten die Oberhand. Danach war ihm, als erwache er aus einem Traum. Er erwachte und sah währenddessen, wie eine zweite Erscheinung seiner selbst, die neben ihm gestanden hatte, in ihn zurückzuschlüpfen begann. Das ist nicht möglich. Wenn es wahr ist, was ich da eben gefühlt habe, dann bin ich nicht mehr ich, dann bin ich zwei. Dann kann ich mich teilen. Ich bin dann zwei. Ich. Lassen Sie sich durch meinen Aufbruch bitte nicht stören, Frau Lara. Vielleicht können Sie meinem Vater ja noch ein bisschen Gesellschaft leisten. Wenn ich seine Zeit nicht zu sehr strapaziere. Davon kann nun wirklich keine Rede sein. Sie können sich gar nicht vorstellen, gnädige Frau, wie sehr ich es genieße. Und ich erst. Wie oft habe ich mir gewünscht, den Autor des Buches Die Krankheit zum Bösen kennenzulernen. Krankheit? Sie berühren da gleich den empfindlichsten Punkt. Krankheit. Wissen wir denn, ob zum Beispiel Nietzsche nicht gerade in seinem Wahnzustand reicher war, als zu der Zeit, da er noch gezwungen war, sein Inneres in Einklang mit dem Konzert der Mitwelt zu halten? Die um so vieles kleiner war als er. Ja, aber das ist es doch gerade, die Grenze überschreiten. Die größte Zahl von Hirnen funktioniert aus rein mechanischen Mängeln nicht. Durch Vererbung oder erworbene Krankheiten. Es ist aber doch das Grenzenlose, das uns treibt. Das Grenzenlose ist es in Wirklichkeit nicht viel komplizierter. In der Tätigkeit eines jeden Hirns gibt es Millionen von Abstufungen, die für den Zuschauer nicht als normal oder krank einzuordnen sind. Das würde heißen... Ja, Frau Lara, wie soll ich es Ihnen sagen? Vielleicht, als ich im Spiegel meines Wagens Ihre Augen in die meinen gerichtet sah, war ich erschrocken. Ihr Blick löste Furcht in mir aus. Scheu. Und dann saßen wir zusammen, hier in meinem Haus. Ein Strom von Gefühlen überflutete mich. Wünsche, Vorstellungen, die alle nur um sie kreisen. Erregungszustände heben den normalen Ablauf der Gehirntätigkeit auf und bilden kleine geistige Fieber. Fieber aber sind Zeichen einer Erkrankung. Ja, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. Aber Sie schreiben ebenso, Fieber seien Botschaften an das Blut, den Träger des Lebens. Botschaften an das Blut? Oh, Herr Professor, zerstören Sie nicht meine Illusionen. Lara, ich möchte Ihnen Dr. Mabuse zeigen. Ihm. Ausschließlich ihm. Haben meine letzten 3 Jahre gehört. Kommen Sie, Frau Lara, nehmen Sie Ihren Mantel. Wir gehen gleich hinüber. Schien zu begreifen. Ein kleines Lächeln spielte um ihren Mund. Borns Villa lag außerhalb der hohen Mauer, die die Anstalt von allem Übrigen trennte. Durch einen Garten, wo im Sommer Blumen blühten, führte ein Weg auf eine Tür. Eine elektrische Lampe hing darüber. In ihrem Licht tanzte ein wenig Schnee. Sie brauchen sich nicht zu ängstigen. Das sind alles harmlose Kranke. Herr Professor, mein Name ist Hoffmeister. Herr Professor, Sie wissen schon, nicht wahr? Kriminalinspektor Hoffmeister. Darf ich fragen, wann ich wieder freikomme? Weshalb wollen Sie nicht noch ein wenig bei uns bleiben? Es besteht doch jetzt kein Grund mehr. Ich fühle mich wieder vollkommen gesund. Gefällt es Ihnen denn nicht mehr bei uns? Herr Professor, so lassen Sie mich doch endlich frei. Ich habe eine wichtige Meldung zu machen. Kommissar Lohmann wird dann ganz bestimmt... Wir sprechen morgen darüber, lieber Hofmeister. Kommen Sie, Frau Lara. Ein typischer Fall, sehen Sie? Völlig gesunder Mensch. Normale Begabung. Bis auf die Tatsache, dass er ein Verbrechen aufgedeckt zu haben glaubt. Dieser Wahn bestimmt ihn völlig. Ist er heilbar? Gewiss. Sorgsame Behandlung. Zeit. Viel Zeit. Und Medikamente. Dominik, bitte lassen Sie uns hinein. Weil ihr inneren Fänger auf die Fälle drängen, diese Idee gestimmt war. Staat der Demokratie, der Staat der Autorität, doch die Gewalt an den Schwarzen, und der Reinflüssige Kehre mit Stärkewerte und bilden wir die Menschen. Wir kommen jetzt in das sogenannte feste Haus. Darin werden die vom Gericht überwiesenen Verbrecher verwahrt. Und solche, die verurteilt, aber wegen ihres Geisteszustandes in Irrenpflege gegeben werden mussten. Noch einen Schlüssel gebe ich dir. Auch Mabuse wohnt hier. Wir sind gleich da. Ist das Mabuse? Mein Gott. Sie können laut sprechen. Er nimmt uns nicht wahr. Ja, er... Was schreibt er denn da? Sein Testament. Er schreibt bereits seit 3 Jahren. 5 Jahre lag er nur da. Dann, plötzlich, auf einmal begann er. An der Wand sehen Sie die ersten Versuche. Er hat sich die Fingerspitzen aufgebissen und mit seinem Blut wilde Krakel an die Wand. Und was schreibt er in diesem Testament? Eine Enzyklopädie des Verbrechens. Sie barbarisch verfolgen. Ich deswegen nur aus lauter Kühn ein sehr korruptes Volk geworden. Wild zerzauste, schneeweiße Haare hatte er. Ein graues Gesicht. Wie eine verdorrte Wiese. Reglos. Starrte er vor sich hin. Born kniete neben Dr. Mabuse. Er hob ein Blatt auf vom Boden, steckte es in seine Tasche. Seine Augen, Opale, aus unpoliertem grünem Gestein, hatten sich in ein unterirdisches Land zurückgezogen. Lassen Sie uns gehen, bitte! Tiefer als Attentate gegen das politische Leben wirken die gegen die Grundlage des täglichen Daseins. Es müssen Mittel gefunden werden, die Börsennotierungen unsicher und fragwürdig zu machen. Künstliches Eingreifen, fingierte Käufe, im letzten Augenblick zurückgezogene Aufträge können die Kurse zum Stürzen bringen. Systematische Falschnachrichten im Börsenteil der Tageszeitungen. Durch diese erzeugte Spekulationsfieber, Störungen der Datenübertragung... Das alles hat Mabuse allein heute geschrieben. Und ich darf es lesen? Wie sollte ich Ihnen etwas versagen? Bleib, Lara. Bleib bei mir. Diese Nacht. Aber lieber Professor, es ist schon viel zu spät. Und morgen ist Premiere. Musik. kennt? Ich wollte Sie besuchen. Ich bin vom Wohlfahrtsamt. Mein Name ist Helly Born. Vom Wohlfahrtsamt? Meine Beziehungen zu diesem Amt sind gegenstandslos. Es tut mir leid. Sie haben sich vergeblich bemüht. Ich komme nicht nur deshalb. Hätten Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit, mich hineinzubitten? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich denke, wir sind uns bereits einmal begegnet. Vor dem Hotel. Ich verkaufte Blumen. Sie wollten mir einen 100-Mark-Schein geben. Sie reichten ihn mir. Aber dann... Steckte ich ihn wieder in meine Tasche. Ich hatte es mir anders überlegt. Das ist doch wohl mein gutes Recht. Nun ja. Wieso aber kamen Sie 2 Stunden später zu uns aufs Amt, um als Mittellose eine Anstellung zu suchen? Liebes Fräulein, ich bitte Sie jetzt herzlich zu gehen. Bitte, beantworten Sie mir nur diese eine Frage. Ich müsste Sie belügen. Wenn wir Menschen nur ein wenig mehr Vertrauen hätten, es gäbe dann... Das sagen Sie als Tochter eines berühmten Arztes. Ihr Leben liegt noch vor Ihnen. Sie haben, was Sie wollen. Ich habe nichts. Ich habe einfach nur nichts. Wir werden Arbeit für Sie finden. Ehemalige bekommen keine zweite Chance. Ich verstehe ja, dass Sie verbittert sind. Aber müssen Sie deshalb gleich wieder... Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Die Polizei weiß so einiges über Sie. Und ausgerechnet Ihnen hat man das mitgeteilt. Sie müssen sich nicht über mich lustig machen. Ich will Ihnen ja helfen. Das mag ja sein, Fräulein Born. Nur, warum tun Sie das für mich? Es könnte doch leicht sein, dass ich Sie enttäusche. Es gibt nun einmal kein Leben ohne Risiko, Herr Kent. Hart und zart gemacht von unserem braven, führlos Männern und diesem hellen, harten, großen Stern, das in den letzten 10 Wochen zum Beispiel niedergestorben wurde. Das Wahlattentat hatte nachhaltige Wirkung. Es trieb die Parteien zu gewalttätigen Ausbrüchen gegeneinander. Abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, 100 da liegen oder wenn 1000, im Leben und im Sterben. Was aber an den Börsen geschah, hatte niemand erwartet. Was es heißt, wenn 100 Leichen bei Sonnenblumen sind? Ein niemals genanntes, niemals genanntes Blumenblatt. Die Öffentlichkeit ist stark beunruhigt. Es ist, als rutsche der Boden fort. Alle schieben ab, verkaufen, um zu retten, was noch zu retten ist. Man warf sich gegenseitig vor, der Urheber der Anschläge zu sein. Es gab Tote und Verletzte. In diesem heldenhaften großen Sterben, in den letzten 10 Wochen zum Beispiel, und im Sterben wurde, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächleichen, wer aber macht bei dem Börsenkrach Gewinn? Niemand. Das ist ja das Kuriose. Niemand. Nachdem ich mit der Cholera die Menschheit zerstört habe, werde ich sie wieder aufbauen. Nach meinem Willen. Nach meinem Willen steht da. Nach meinem Augen Willen liegen wehrlos. In der erstarrten Weiße ihrer Gewölbe. Ich? Wer ist ich? Mein Hirn platzt aus den Schläfen. Es entweht dem fremden Kopf. Es will weiterleben. Ich bin eine heiße Welle. Eine Welle nur. Als erstes habt ihr die Tänzerin Lara verschwinden zu lassen, die heute um Mitternacht im Phoenix-Theater tanzt. Schafft sie in das dunkelblaue Auto, das am hinteren Eingang steht. Helly? seitdem ich sie... Sie dürfen mir alles sagen. Nein, Sie müssen mir alles sagen. Werden Sie mir glauben? Werden Sie mir glauben, dass ich es für meinen Vater getan habe? Die Unterschlagung. Stellung und Ehre hätte er verloren. Meine Mutter bat mich. Und ich tat es. Ihr zuliebe. Aber dann kam alles noch schlimmer. Mein Vater beging Selbstmord. Meine Mutter starb an der Aufregung. Und mich verurteilte man zu 2 Jahren Gefängnis. Aber warum sind Sie dann kaum aus dem Gefängnis frei, gleich wieder... Das fragen Sie noch. Keine Arbeit, kein Bett, nichts zu essen. Seit einem halben Jahr bin ich jetzt dabei und habe Arbeit, Bett, Essen. So viel Geld, dass ich nicht weiß, wohin damit. Es ist nie zu spät. Kommissar Lohmann wollte Ihnen doch... Das letzte halbe Jahr ist nicht aus der Welt zu schaffen. Und selbst wenn, verlasse ich die Bande, bin ich vogelfrei. Du vergisst mich dabei. Ich werde immer zu dir stehen, solange du willst. Helly, ich... Auf einmal knallte ein Schuss. Oben, in der Galerie. Von dem großen Kronleuchter spritzten Glasscherben ins Parkett. Das Licht ging aus. Das Publikum sprang auf, schrie, stieß, geriet in Panik. Der Lärm war ohrenbetäubend. Die Lara ist fort. Du scherzt. Wo soll sie denn schon hin sein? Eben war sie jedenfalls noch da. Mit wem hast du da eben gesprochen? Wie bitte? Mit wem du da eben gesprochen hast? Mit meinem Vater. Ich werde ihn dir vorstellen. Vater? Ich hatte gleich so ein Vorgefühl, dass uns diese Tänzerin noch beschäftigen würde. Herr Kent... Was gibt mir die Ehre? Herr Kommissar, Sie sagten... Einen kleinen Moment. Ich denke, das wär's dann. Und bitte dieses Mal keine Panne. Entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun, Herr Kent? Wenn Sie Anhaltspunkte über die Bande haben wollen, müssen Sie im 3. Stock des Fabrikgebäudes Bräune Straße 17... Das Startauto mit 10.000 Gewalt an den Freien, was die Kopfhörer reinführen, die Gehörer mit Stärke werden und bilden wir sie, wenn wir halten, die Gehörer. Bräune Straße 17. Das Gebäude ist alt, vollkommen verbaut. Viele Gas- und Wasserleitungen durchziehen es. Das Sanatorium des Dr. Born grenzt an den Hof des Fabrikgeländes. Ein altes Lagerhaus, an der Abgrenzung beider Grundstücke gelegen, dient einem gewissen Dr. Rauschmann als chemisches Laboratorium. Trotz intensiver Bemühungen ließ sich über diesen bisher noch nichts feststellen. Er scheint nicht zu existieren, obwohl er pünktlich seine Rechnungen zahlt. Das Startauto mit 10.000 Gewalt an den Freien, was die Kopfhörer reinführen, die Gehörer mit Stärke werden und bilden wir sie, wenn wir all diese Arme, die Gehörer, die nicht waren, werden allein. Als Sie das letzte Mal bei mir waren, blieb vieles unklar. Aber nehmen Sie doch bitte Platz. Ihre Zugehörigkeit zur Bande... Und neue Ermittlungserkenntnisse... Ich weiß, wer die Tänzerin geraubt hat. Herr Kent, haben Sie... Der Mann, der dies geschrieben hat. Dr. Mabuse? Wann haben Sie dieses Schreiben bekommen? Gestern. Ein Dr. Mabuse gibt es nicht mehr. Dann hat er eben einen Nachfolger. Und Sie kennen ihn? Ja, nur... Ich habe eine Bedingung. Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mir alles gestehen, rückhaltlos. Den Namen. Nur unter einer Bedingung. Sie wissen, dass ich ihn nicht... Es geht gar nicht um mich. Ich möchte jemand geschont wissen, der... der dem Manne nahesteht. Etwa seiner Tochter? Woher wissen Sie das? Vertrauen gegen Vertrauen. Ich werde Ihnen jetzt einen Namen nennen und wenn dieser Name stimmt... Und wenn er stimmt? Dr. Born. Ich würde mir wünschen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Allerdings habe ich noch einige Fragen. Das Wahlattentat ist von Ihrer Bande durchgeführt worden? Ja. Und der Börsenkrach? Ebenfalls. Und die Geldfälschungen? Herr Kommissar. Und wer hat Sie aus dem Gefängnis befreit? Los! Plötzlich schön und heiter. Man sah diese Welt von einem Throne aus, der in den Wolken stand. Eine Straße mit Leichen gepflastert und grell von Blut. Das Leben. Was war das schon? Eine Welt, in der alles verboten ist und nichts erlaubt. Schon Mabuse hatte sich dieser Schranken entledigt. Mabuse. Ich. Weil ihr innere Empfänger auf die Fälle drängen, diese Idee gestimmt war. Staat der Demokratie. Attentate auf Eisenbahnlinien, chemische Fabriken. Unter der Hitze der explodierenden Tanks werden ungeheure Mengen Giftgas freigegeben. In kürzester Zeit die naheliegenden Stadtteile völlig vergasen. Dominik, ich bin für niemanden mehr zu sprechen. Und wenn ich die ganze Welt vergifte? Für niemanden. Auch für meine Tochter Cholera, nicht. Verstehen Sie? Pest, Bakterien, Nerven, Giftgas, Dynamit für in die Luft sprengen, vernichten, ein Kakao aus Bazillen, ein für Cocktail niemanden. Aus Tod. Epidemien rasen durch die Welt, raffen Tausende, Zehntausende hin. Er sah die Häuser und Straßen Londons, Paris, Berlins, angefüllt mit schwarzen Leichen. Er sah Grauen und Untergang. Und eine Frau, ein hauchhaftes Gespenst. Sie trat an die Stelle der entsetzenerregenden Bilder. Gierige Wünsche trieben durch sein Blut. Und er war nicht nur Born, nein, er war ebenso Mabuse. Das Wagnis des Kommenden erfüllte ihn mit dämonischem Glück. Er wird die Welt beherrschen. Alles in Stücke hauen. Er würde... Lass mich raus! Ich will raus hier! Hilfe! Hilf mich denn niemand! Und wegen dir Entschuldigen Sie die Art und die Zeit meines Eindringens, Herr Professor, doch die Angelegenheit ist so wichtig, dass es nicht anders geht. Herr Kommissar, ich muss doch sehr bitten. Haben Sie diesen Brief geschrieben? Was soll denn das schon wieder? Dr. Mabuse ist mittlerweile wohl zu einer fixen Idee von Ihnen geworden. Gefunden. Es ist so furchtbar. Die Lara. Oh, Vater. Die Lara. Tot. Sie ist tot. Sie wurde... Ach, es ist so schrecklich. Herr Professor Born, ich muss Sie verhaften. Ich nehme an, Sie wissen, warum. Lara. Was tun Sie denn nur? Lara. Herr Kommissar. Lara. Wo ist sie? Ich will wissen, wo die Lara ist. Tot. Tot? Lara ist tot? Auch die Zukunft Ihrer Tochter haben Sie aufs Spiel gesetzt. Vater, so sag doch, bitte. Nein, Born! Seien Sie vernünftig! Nicht! Der Professor soll sofort in die geschlossene Abteilung kommen. Dr. Mabuse ist gestorben. Der Professor... Ja, hier, Lohmann! Schicken Sie so schnell es geht mehrere Einsatzwagen zur Chemiefabrik Bludex. Es ist ein Anschlag geplant. Noch heute Nacht. An mehreren Stellen der Stadt sind Feuer ausgebrochen. An alle, an mehreren Stellen der Stadt brennt es. Die Mädels mit 17, 18 Jahren, die Mädels von Batavia. Batavia. Das Testament des Dr. Mabuse von Norbert Jack. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Die Rollen und ihre Darsteller: Dr. Mabuse, Otto Sander. Dr. Born, Hermann Treusch. Kommissar Lohmann, Gunter Schoß. Helly, Janina Sachau. Kent, Henning Schimke. Lara, Caroline Schreiber. Inspektor Hoffmeister, Steffen Schult. Freundin, Silke Linderhaus. Portier, Walter Spitzke. Nachrichtenstimme, Michael Müller. Frauenstimme, Patricia Harrison. Männerstimme, Gerion Nussbaum. Technische Realisation, Markus Hassler und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz, Ariane Skupsch. Regie, Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999.